Europäische Länder waren längerer Zeit der Überzeugung, dass ihnen ihre männlichen Staatsbürger einige Monate bis Jahre ihres Lebens schuldeten, um sie gegen die umliegenden militärischen feindlichen Mächte innerhalb der EU zu verteidigen. Wenn ich mir meinen monatlichen Steuerabzug auf meinem Gehaltszettel so ansehe, bin ich eigentlich der Meinung, dass mein Land und seine Politiker mir etwas schulden. Irgendwann stellte sich unweigerlich die Frage, ob das System der Pflichtvereidigung veraltet war oder ob die Zwangsrekrutierung beibehalten werden sollte, da sie ja schon jahrelang dem vegetarischen Architekturliebhaber mit dem getrimmten Bart bei seiner Welteroberung geholfen hatte. Während in Deutschland die Wehrpflicht unverantwortlicherweise auf den Spannungs- und Verteidigungsfall beschränkt wurde, wurde in Österreich mit einer Sinnhaftigkeit abgestimmt, die in einer Demokratie überaus effektiv ist. Menschen, die zum größten Teil die Heerespflicht schon hinter sich hatten oder nie zum Heer mussten, durften über jene abstimmen, die es betraf. Und an jenem Tag war hin und wieder ein helles Leuchten in Wahlkabinen Österreichs zu sehen, das von dem Glanz der Augen jener ausging, die die Heerespflicht schon hinter sich hatten und nicht einsahen, warum ihre Kinder davor verschont bleiben sollten. Hey, liebe Kreativskeptiker, ich bin Soldat HD Somebody Else und heiße euch zu meinem Mental Challenge Border Team on the Chise herzlich willkommen beim Militär. Heute die Musterung. Für unsere kleine Geschichte erinnern wir uns zurück, als im deutschsprachigen Raum die Wehrespflicht noch Bestand hatte und folgen einem jungen angehenden Soldaten, wir nennen ihn gerne Bruno, dem Mitte der 90er Jahre ein Brief der Stellungskommission unvermittelt ins Haus flatterte. Bruno packte also seine Sachen zusammen und fuhr quer durchs Land, um sich von kompetenten Mitarbeitern des Staates untersuchen zu lassen. Nachdem er mit 9 anderen Zwangsrekrutierten sein Quartier bezogen hatte, wurde Bruno gebeten, sich bis auf die Unterhose auszuziehen und durfte dann in Reihe und Glied Stellung beziehen. Und als sich Brunos umblickte, wurde ihm schnell bewusst, dass sich die Burschen in 2 Gruppen geteilt hatten. Gruppe 1 stand lethargisch lachend in der Gegend herum und freute sich schon auf den Alkoholkonsum am Abend. Gruppe 2 trug Stöße von Krankenakten durch die Gegend, die ihre Unfähigkeit beweisen sollten und in der Regel ignoriert wurden. Nach einer liebevollen Einführung in den Tagesablauf, bei der Brunos Menschlichkeit gewürdigt wurde und er nach unzähligen Wiederholungen derselben Befehle schnell selektives Wahrnehmen lernte, wurde er in eine Lautstärke gebeten, in der Metallica-Konzerte zu geben pflegen, dass er die einzelnen Stationen aufsuchen sollte. Hochmotivierte und kompetente Soldaten, die diesen Job schon seit immerhin 2 Monaten machten, untersuchten Bruno von Kopf bis Fuß. Darauf folgte ein schriftlicher IQ-Test, der so zuverlässig wie die Aussage von Politikern war. Dann ging es ab zum Psychologen. Dort konnte Bruno in Unterwäsche vollkommen enthemmt auf die gefinkelten Fragen des Psychologen eingehen. Nachdem Bruno also erklärte, dass er als homosexueller Bettnässer die Bazooka als Waffe bevorzugen würde, da er durch sein Nervenleiden so schlecht zielen konnte und in seinem Minensuchtdelfin ihm ins Ohr piepste, bedankte sich der Psychologe und wünschte ihm eine steile Karriere beim Heer. Nach einer erholsamen Nacht, bei der 10 Männer um die Wette schnarchten, musste man zur Nachuntersuchung, bei der Ergebnisse geschönt wurden, bis man endlich das Endergebnis erfahren konnte. Und hier wurde Bruno das erste Mal stutzig, als er bemerkte, dass führende Wissenschaftler und Spitzensportler als untauglich galten, während psychopathische Asthmatiker mit einem IQ von Zimmertemperatur herzlich beim Militär willkommen waren. Bruno bekam also die Rückmeldung tauglich und wurde anschließend vor die freie Wahl gestellt, Zivildienst oder Bundeswehr. Und schnell bemerkte Bruno, dass sich seine Definition vom Begriff freier Wahl von der des Staates unterscheidet. Natürlich kann man einem Menschen eine Waffe an die Stirn halten, ihn höflich bitten, einem das Geld zu geben und anschließend vor dem Richter behaupten, er hätte ihm das Geld ja freiwillig gegeben, immerhin hätte er sich ja für den Tod entscheiden können. So ähnlich ging es Bruno, als er sich seine Optionen ansah. Das 20. Jahrhundert ging langsam zu Ende und der Arbeitsmarkt Richtung Marianengraben. Das österreichische Bundesheer verpflichtete damals für ganze 8 Monate, bot wöchentlich zwischen 40 und 169 Stunden Spaß und ein Gehalt weit unter der Mindestsicherung. Der Zivildienst bot sogar ganze 12 Monate Spaß, in denen man von schwer erziehbaren Jugendlichen bedroht wurde und noch weniger verdiente. Die Wartezeit betrug lediglich bis zu 2 Jahre. Dieser freien Entscheidung zufolge, in der Bruno ganze 4 Monate länger mit noch weniger Geld hätte auskommen müssen und in der Wartezeit wohl kaum einen Job gefunden hätte, entschied er sich also freiwillig für das Militär. Landesverteidigung und Katastrophenhilfe. Die Bundeswehr und das Bundesheer bilden im deutschsprachigen Raum hochkompetente Soldaten aus, befreien sie von lästigen Angewohnheiten wie eigenständiges Denken und einer Meinung und sichern so unsere Zukunft. Klingt gut, ist es aber nicht. Schon bei der Musterung kamen mir erste Zweifel. Wie war eure Musterung? Über eine 5-Sterne-Bewertung würde ich mich sehr freuen. Unter HD Somebody Else findet ihr mich auf Twitter, Facebook, Instagram, meinem Blog bei WordPress und natürlich auf YouTube. So dann, Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.